Guten Morgen. Wir haben uns in der Vorlesung in der letzten Woche der Rolle genähert, die der Traum für die poetischen Strategien und für das Denken der Romantik gespielt hat. Es ist eine mehrdeutige, vielfache Rolle. Das haben wir gesehen an den durchaus ganz unterschiedlich beschaffenen Beispielen, von denen beim letzten Mal die Rede war. Einmal waren das, ich erinnere, die Hymnen an die Nacht des Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, der auch weitere Nacht- und Traumsujets geschaffen hat. Etwa im Heinrich von Ofterdingen steht der Beginn der Geschichte im Zeichen eines Schlüsseltraums, des Traums von der blauen Blume. Bei Friedrich Schlegel wiederum, ganz anderer Anschnitt des Traumthemas, finden wir nicht in einer vergleichbaren Weise wie bei Novalis Traumsujets, sondern, also den Traum sozusagen auf der thematischen Ebene, sondern wir finden eher eine philosophierende Arbeitsweise, die formalen Merkmale des Traumes aufnimmt und diesen formalen Merkmalen ähnelt. Schlegel philosophiert jedenfalls eine ganze Zeit lang fragmentarisch, in disparaten, einander auch polemisch widerstreitenden Stücken, die bewusst als Stücke geschrieben und arrangiert sind, Stichwort Igel, Sie erinnern sich, die sich zueinander wie Igel verhalten, und die bewusst auf eine Art poetisch-ästhetischen Konfrontationskurs gehen, nämlich auf einen Konfrontationskurs mit der philosophischen Schreibtradition insgesamt und natürlich auch mit den dazugehörigen inhaltlichen Perspektiven. Also es geht nicht nur um die Form der Philosophie, sondern eben auch um die inhaltlichen Perspektiven. Und nicht zuletzt ist es die kompakte Systemform, beispielsweise dann auch die Transzendentalphilosophie Kants, gegen die sich dieses fragmentarische Arbeiten richtet. Dass in Schlegels Verfahren nicht nur dieser Bezug zum Traum drinsteckt, als dem, was eben auch aus diesen zerrissenen Stücken, diesen zusammenhanglos zusammengeschobenen Elementen zu bestehen scheint, dass in Schlegels Verfahren nicht nur dieser Traumbezug steckt, sondern auch Methode. Das zeigte unter anderem eine Bemerkung, sondern eben auch ein Fragment, eines der Athenäumsfragmente von Friedrich Schlegel zum Thema Traum. Das hatte ich beim letzten Mal relativ, ja, sozusagen stark belastet mit Interpretationen, also relativ viel daraus abgeleitet aus einem einfachen kleinen Fragment. Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, dass wir träumen. Ich hatte anhand dieses Satzes über so etwas spekuliert wie eine hegelsche, ja nicht nur jetzt Traumtheorie im engeren Sinne, sondern eine schlegelsche Theorie des Verhältnisses von Traum einerseits zu Wirklichkeit andererseits. Schlegel bestimmt den Traum hier in diesem Satz: Wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, dass wir träumen. Er bestimmt den Traum hier ja offenbar als etwas, das im Medium seiner selbst reflexiv sein kann. Also wir können träumen, dass wir träumen. Man kann also im Traum träumen, dass man träumt, analog zu dieser ja viel vertrauteren Vorstellung, dass man im Wachen denken kann, dass man denkt. Dem Aufwachen nah sind wir, so Schlegel, wenn wir uns träumend träumen. So wie wir, habe ich das jetzt sozusagen gedanklich ergänzt, denken wir wirklich, wie wir denken, nämlich dann im romantischen Sinne, also sozusagen voll, also in dieser vollen poetischen, kreativen Universalität, so wie wir, wenn wir in dieser Weise das Denken denken, romantisch gedacht uns in der Nähe des Tagtraums befinden, also in Richtung Traum sozusagen das Denken bewegen, oder vielleicht nicht Tagträumen, sondern in dieser Übergangszone sind, wo wir gerade noch nicht schlafend sozusagen Nachtfantasien oder Einschlaffantasien haben. Wenn man das tatsächlich so in dieser Symmetrie zu Ende denken würde, so wie es dieses Schlegelfragment nahelegt, dann hieße das, freies, ungebundenes Denken entsteht gleichsam aus zwei möglichen Richtungen kommend und jeweils im Übergang. Es entsteht nämlich erstens jeweils in der Nähe des Umschlagzone sozusagen eines maximal von sich selbst distanzierten Wachbewusstseins, das ins Träumen hinein übergeht. Und es entsteht zweitens in der umgekehrten Richtung, dort, wo das Träumen im Traum beginnt und wir sozusagen schon fast in der Nähe zum Aufwachen uns befinden. Ich hatte dieses, Sie erinnern sich, das so ein bisschen mit so einer kleinen Skizze, also wenn man das mal so als diese Übergangszone, das ist ja nicht nur eine strikte Linie, betrachten würde, dann hätten wir eigentlich die idealtypischen Punkte wach, ganz wach, so im kartesischen Sinne, Schlaf, für Kant droht dahinter sogar noch der Tod. Und wir hätten diese symmetrische Idee sozusagen von denkender Maximalreflektivität einerseits hier, wo das Wachen sich dem Traum annähert, Tagtraum, Wachtraum, und wir hätten es andererseits hier, wo das Träumen, oder wo der Schlaf dem Aufwachen nahe ist, und hier hätten wir dieses eigentümliche Träumen des Träumens. Hier wäre so etwas wie ein Innesein des Wachseins oder ein denkendes Denken jetzt im romantischen Sinne angesiedelt. Für Descartes, das ist auch klar, da wäre das Cogito genau hier an diesem Punkt, also sozusagen die maximale Transparenz und keineswegs in der Nähe dieser Übergangszone von Wachen und Träumen oder von Denken und Träumen, die für die Romantik eigentlich interessant ist. Also das Cogito hätten wir etwa hier. Und hier hinten haben wir dann vielleicht sogar noch Gott, was immer es damit auf sich hat, bei Descartes und diese Gewährsinstanz, Sie erinnern sich. Klarheit an diesem Punkt, Schlaf, vollständiger Schlaf an diesem, bei Kant noch der Tod dahinter. Und für die Romantik ist das hier die heiße Zone sozusagen. Das wäre die Lesart, die man diesen recht kurzen Fragment, wir sind dem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, dass wir träumen, so ein bisschen, naja, unterschieben könnte oder wie man ihm zuschreiben. Also es ist nicht nur dieser eine Satz, muss ich ergänzen, sondern es finden sich in der Romantik viele, also nicht nur bei Schlegel, auch viele Hinweise darauf, dass in der Tat das mit dieser Symmetrie-Idee nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, Jean-Paul, der dritte Autor, mit dem wir uns in der letzten Vorlesung befasst haben, gewinnt aus dem Traum noch eine etwas andere Dimensionierung der Frage nach dem Verhältnis von Traum und Wirklichkeit. Er wendet den Traum gleichsam gegen diese Unverrückbarkeit, die wir an dem Punkt dieser Linie hier ansetzen würden, müssten normalerweise. Also dieser Linie entlang der romantische Traum und die romantische Wirklichkeit ineinander übergehen. Jean-Paul spielt nämlich mit dem Traum im Sinne einer bewussten ironischen Kritik der historischen Verhältnisse. Also die Implikationen, die in Jean-Pauls, auch, also auch politische Tages- und Gegenwartssituationen münzender Umgang mit dem Traum drinsteckt, ist, dass man diese Linie hier verschieben kann. Vielleicht sogar zugunsten der Vision, der Utopie, der Zukunft. Ich hatte einige schöne Passagen aus dem Kometen zitiert, Sie erinnern sich, da war es gegangen um die neu entdeckte Möglichkeit einer Fernbeeinflussung der Träume anderer. Das sogenannte Traumgeben. Und das wird in dem Text sozusagen mit seinen möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen durchgespielt, diese reale Möglichkeit, Träume zu geben. Jean-Paul wählt dabei das Medium und die Sprache sozusagen der Realität pur. Also es ist überhaupt nicht irgendwie lyrisch, pathetisch oder wie auch immer geschrieben, sondern er zitiert über weite Strecken und er resoniert auch nicht in einem wissenschaftlichen Stil, sondern sozusagen wie so ein Alltagseiferer, der sich in Sachen Gefahren, die aus der Traumgeberei resultieren könnten, an einen Polizeidirektor wendet, um das zur Anzeige zu bringen. Und der Text entfaltet dann fast so etwas wie einen fiktiven Briefwechsel. Also der Brief an den Polizeidirektor ist dokumentiert, kurzer Zwischentext, und dann kommt noch die Antwort des Polizeidirektors, ein Herr Saalpater, der dann seinerseits ebenfalls realsatirisch sozusagen trefflich charakterisiert, bis hin zu den Details seiner Sprache, auf diese Möglichkeit der Traumgeberei sozusagen die maximal realistische Antwort gibt. Er verhaftet oder berichtet von Verhaftungen von Leuten, die schon getroffen werden konnten, schon unternommen werden konnten. Ja, wie sollen wir nun dieses romantische, nicht nur Traum, sondern eben auch Wirklichkeitsverständnis begreifen? Unzweifelhaft ist der romantische Denkstil polemisch, inkonsistent, sinnlich und progressiv universalpoetisch, um dieses Stichwort Schläges nochmal aufzunehmen, ein Angriff auf den rationalen Denkstil in der Tradition von Descartes bis Kant. Genauso unzweifelhaft geht es aber auch nicht einfach nur um eine Demonstration der Irrationalität, sozusagen. So frei nach dem Motto, ersetzen wir die Wirklichkeit durch den Traum oder ersetzen wir die Wirklichkeit durch vorangetriebene Fiktionen oder dergleichen. Vielmehr haben eigentlich alle drei Beispiele, die wir das letzte Mal inspiziert haben, gezeigt, dass der Romantisierungsversuch bei allen sozusagen bewusst weltfremden Mitteln, derer er sich jeweils bedient, im Grunde eher darauf zielt, ein Spannungsverhältnis zwischen Traum und Wirklichkeit anzuzeigen oder herzustellen zunächst mal, anzuzeigen und dann auch zu forcieren, als eben darauf, die Wirklichkeit einfach durch die bessere oder schönere Welt im Traum zu ersetzen. Also die Herausarbeitung dieser Linie, nicht ein Plädoyer der Ersetzung des einen durch das andere, ist die Pointe gewesen. Gerade diese prekäre Symmetrie zwischen möglichem, unmöglichem, realistischem, unrealistischem, mag das eigentliche Ziel der romantischen Fragestellung sein. Nicht um ein erträumtes Wirkliches, oder um eine Wirklichkeit des eigenen Traums ist es den romantischen Autoren zu tun. Vielmehr gibt es da eine fundamentale und philosophisch relevante Unentscheidbarkeit unseres eigenen, unseres kollektiven und unseres individuellen Verhältnisses zum Wirklichen. Und eben diese Unentscheidbarkeit, diese Spannung könnte man auch sagen, aber aus rationaler Perspektive und auch existenziell, was die Lebensführungsfragen, das eigene Leben angeht, diese Unentscheidbarkeit, das ist, glaube ich, dasjenige, in das Novalis letztlich in der Konsequenz gar nicht lebbares Lebensgefühl, Sie haben gemerkt, es hat sehr viel mit Tod, Endzeit, Weg ohne Wiederkehr zu tun, sozusagen, in das dieses Lebensgefühl hineinführt, in das ebenso Schlegels polemische Fragmentexperimente hineinführen, die ja auch offensiv paradox operieren, also auch da steckt sozusagen viel Nichtmachbarkeit im Programm. Und diese Unentscheidbarkeit ist es auch, in die Jean-Pauls politische Ironie die Leser hineinführt. Es handelt sich um eine fundamentale Unentscheidbarkeit, darauf kommt es an, die durch die erkenntnistheoretische Klärung der Vorbedingungen wissenschaftlicher Wahrheit, also durch Philosophien kartesischen Typs oder auch durch ein Denken vom Typ der kantischen Transzendentalphilosophie erst gar nicht in den Blick gerät. Es handelt sich nämlich um die Frage danach, ob die Vernunft allein in den immer schon verallgemeinerbaren rationalen Verhältnissen liegt, also dem Maximum sozusagen, was wissenschaftlich orientierte Philosophie anstreben und auch ins Werk setzen kann. Also ob denn nur darin Vernunft liegt, wäre die Frage aus romantischer Perspektive, oder eben nicht auch in unserer Sehnsucht, im fantastischen Überschwang, im einsamen Witz oder eben in unseren Träumen. Ob diesen nun geheimnisvolle Vorahnungen innewohnen oder eher nicht. ob das Verhältnis des Traums irgendetwas mit der Zukunft, möglicherweise sogar der politischen Zukunft zu tun hat, oder ob auch diese Frage nach der Zukunft letztlich unentscheidbar bleibt. Jedenfalls insistiert die Romantik darauf, dass da sozusagen in ganz anderen Wirklichkeitszonen als aus der Perspektive der Wissenschaft relevant Vernunft liegt. Vernunft in einem sozusagen ganz neu zu definierenden Sinne. Oder was heißt zu definierenden, in einem ganz neu erfahrbaren Sinne, sollte man vielleicht eher sagen. Die Romantik, das will ich mit diesem Zusammenfassungsversuch oder Pointierungsversuch noch einmal betonen, ist philosophisch ernst genommen weder auf einfache Weise traumselig, noch auf einfache Weise irrational. Sie merken, das geht gegen klischeeartige Lesarten der Romantik. Jetzt gibt es noch eine weitere Deutung des romantischen Denkens, die für meine Begriffe ebenfalls zu einfach ist, auf die ich noch kurz eingehe, weil sie möglicherweise auch dieser Perspektive schon begegnet sind oder noch begegnen können. Diese dritte These, also die Romantik ist Traum, nicht einfach nur traumselig oder einfach vollständig irrational, die lautet in etwa, die Romantik habe sich mit ihrer Demontage des traditionellen Wirklichkeitsverständnisses, also soweit geht diese These durchaus mit unserer Sicht der Dinge auch d'accord, die Romantik habe sich aber eben mit dieser Demontage des traditionellen Wirklichkeitsverständnisses in einen ästhetischen Zirkel hineinbegeben. Das hat etwa Odo Marquardt diagnostiziert, von dem stammt auch das Stichwort ästhetischer Zirkel in diesem Zusammenhang. Das soll nämlich heißen, die Romantik habe ihre Zielvorstellung letztlich in einer ästhetischen Weltidee gehabt. Und das Ziel der Romantik sei gewesen, diese ästhetische Weltidee verwirklichen zu wollen. Und sie habe das dann eben, so wie sie es auch angefasst hat, tragischerweise durch Kunst, Poesie etc. versucht zu tun. Und das Problem, das Marquardt dabei sieht, ist, Kunst, Poesie und so weiter sind ihrerseits auch wieder ästhetische Mittel. Also, ästhetisches Ziel und zur Erreichung des ästhetischen Zieles werden ästhetische Mittel eingesetzt. Daher ästhetischer Zirkel. Auf den Traum übertragen hieße diese Diagnose, die Romantik wollte Traum und Wirklichkeit versöhnen und sie tat dies, indem sie Traum und Wirklichkeit verschmolz. Sie merken, wo das Problem ist. Das beißt sich sozusagen in den Schwanz. Ziel und Mittel sind identisch, sind gleich dimensioniert und aus Marquardts Perspektive, wer so vorgeht, sorgt dafür, dass das eigene Projekt scheitern muss, denn dadurch, dass das Ziel der Romantik gewesen sei, Traum und Wirklichkeit zu versöhnen und das Mittel, Traum und Wirklichkeit zu verschmelzen, eingesetzt wurde, fand die Romantik gewissermaßen in sich selbst keinen über sich selbst noch irgendwie hinausweisenden Anhalt, kein Maß für das, was sie tat, keine Kriterien und dergleichen. Wenn Ziel und Mittel fusioniert sind, dann dreht sich das Unternehmen eigentlich maßstabslos in sich selbst. Es gibt insbesondere kein Kriterium für das Neue, das es zu verwirklichen gelte. Und es gibt auch kein Maß für die Auswirkungen der Mittel, die man einsetzt, auf die Wirklichkeit, die man ja verändern will. Die Romantik hatte aus dieser Sicht also per se keine Wahrnehmung dafür, worauf man im Prozess der Romantisierung nun eigentlich zustreben will. Und worauf man im Prozess der Romantisierung zustreben kann. Die Romantiknatur, jetzt zitiere ich Marquardt, die das Ästhetische verwirklichen soll, wird selbst verwirklicht nur durch das Ästhetische. Das Ästhetische lebt auf Kredit einer Wirklichkeit, die selbst nur auf Kredit des Ästhetischen lebt. Also Sie sehen diesen Zirkel, den er da meint. Folgt man dem, so kann man eine romantische Haltung zwar einnehmen, aber gemessen an der historischen Realität ist dies sozusagen per Definition ein Weg ohne Wiederkehr. Denn wenn ich die einmal eingenommen habe, diese Haltung, dann kann sie eigentlich, so Marquardt, nur gelingen im Gestus eines Scheiterns, weil ich gar nicht mehr selber merken kann, woran sozusagen, oder ob ich jetzt Erfolg habe, ob sich etwas ändert, dadurch, dass ich jetzt Traum und Wirklichkeit fusioniere oder eben diese romantische Haltung einnehme oder ob alles so bleibt, wie es ist. Ich habe mir sozusagen das, was ich angucken will, zugleich schon mit aus meinem Bildfeld genommen. Was bleibt eben dieser Gestus des Scheiterns? An der Wirklichkeit selbst muss mittelfristig jedes Verwirklichungsprojekt zerschellen, das vom ästhetisch Erträumten ausgeht und auch das ästhetisch Erträumte nur als Weg zum Ziel zulässt. Aus Marquardts Sicht ist selbst die Ironie, wenn man sie denn so versteht, als ästhetische Strategie, letztlich dazu verurteilt, in einer Gestus der Selbstnegation hängen zu bleiben, sozusagen. Marquardt verallgemeinert schließlich auch noch seine an der Romantik gewonnene These zu einer Art anthropologischer Grundvermutung über den Umgang des Menschen mit der Unwirklichkeit. Genauer, über den Umgang des Menschen mit der für den Menschen letztlich unbegreiflichen Nichtsteuerbarkeit seiner eigenen geschichtlichen Natur. Das zitiere ich nochmal. Marquardt sagt, wo die geschichtliche Wirklichkeit als Natur verstanden zur ich-fernen und unvernünftigen wird, sucht der Mensch sein Heil im ästhetischen Einverständnis mit seiner Unwirklichkeit, in einer Position, die nicht nur unwirklich ist, sondern diese Unwirklichkeit auch noch will. Ich denke, aus unserer Perspektive, so wie wir den Traum untersucht haben und diese Frage nach dem Verhältnis von Traum und Wirklichkeit sozusagen vom Traum her aufgerollt haben, müssen wir Marquardt, so schick das irgendwie auch klingt mit dem ästhetischen Zirkel, nicht unbedingt zustimmen. Und ich habe ihn auch nur deshalb nochmal so ausführlich zu Wort kommen lassen, weil er uns Gelegenheit bietet, ein unser, denke ich, modifizierteres Verständnis des romantischen Umgangs mit dem Verhältnis Traumwirklichkeit und mit den Träumen noch einmal zu wiederholen, es sozusagen nochmal zu prüfen an dieser Marquardtschen These. Auch den Romantikern geht es, würde ich zu bedenken geben, weniger um Flucht in den Traum oder eben um eine Ästhetisierung der harten Wirklichkeitsgrenzen zugunsten irgendwelcher ganz neuer Ziele, für die es dann nur halt leider keine Kriterien mehr gibt, aus Marquardts Sicht. Es geht ihnen gar nicht um diese Ziel-Mittel-Relation in dieser Form, wie Marquardt das anspricht, würde ich sagen. Es geht ihnen vielmehr um eine Erhöhung der Spannung sozusagen innerhalb des Gegebenen. Es ist also sozusagen gar nicht so ein an sich selbst scheiterndes geschichtsphilosophisch-utopisches Moment hier mit im Spiel zwingend, sondern die Romantik ist möglicherweise sehr viel sozusagen verweilbereiter auf Kritik der Gegenwart bezogen. Also die Spannung innerhalb der Grenzen der Wirklichkeit, auch wenn sie denn romantisiert, sozusagen ihrer Selbstverständlichkeit beraubt wird, eine Forcierung des So und nicht anders dieser Wirklichkeitslinie und dieser oszillierenden Übergänge hier, das ist die Strategie der Romantik und es ist eine Konfrontationsstrategie. Es ist keine Zielerreichungsstrategie, so wie Marquardt das irgendwie unterstellt, ja, wenn er das Problem dieser Fusion von Ziel und Mittel in den Mittelpunkt rückt. Aus unserer Sicht könnte man sagen, es geht gar nicht um ästhetische Heilssuche oder dergleichen. Und es geht auch gar nicht um eine, ja, sozusagen Fusionierung von Traum und Wirklichkeit oder um eine Suche einer neuen Positionierung im Unwirklichen auf der Ebene allgemeiner Wahrheit oder dergleichen, sondern es geht um eine Schärfung des je individuellen Möglichkeitssinns und des je individuellen Unmöglichkeitssinns sozusagen in Ansehung des Dilemmas von Wirklichkeit und Traum oder Wirklichkeit und Unwirklichen. Und wenn man das so sieht, also es geht eher um die Schärfung des Unmöglichkeitssinns als um Erreichung des Ziels einer Position jenseits dieser Differenz und dieser sozusagen paradoxen Struktur, dann muss man sich diesen Marquardtschen Schuh sozusagen nicht in vollem Umfang anziehen. Oder man kann das also mal so erwägen, wie das so ist mit dem ästhetischen Weg, den die Romantik gewählt hat. Aber möglicherweise ist es eben kein Weg, der in diesem Sinne sozusagen Verwirklichungsziele in sich trägt, wie Marquardt das unterstellt. Lassen wir das für den Moment so stehen. Ich vermute, wir kommen auf die Frage und auch auf dieses Symmetrieproblem noch mehrfach zurück. Ich möchte heute in gewisser Weise durchaus in enger Verbindung zum letzten Mal noch eine andere Frage stellen. Wir haben ja schon beim letzten Mal gesehen, die Romantik poetisierte die Wirklichkeit, so hat sie es ja auch genannt. Oder besser, sie brachte mittels Universalpoesie Traum und Wirklichkeit in ein bestimmtes, brisantes, oszillierendes, spannendes Verhältnis. Damit stellt sich die Frage nach der Kunst, nach der künstlerischen Form. Sie haben ja auch gesehen, das sind Texte, die unorthodox arbeiten, also den sozusagen normalen, gemessenen Schreibstil von Theorie und Philosophie weit hinter sich lassen, absichtsvoll hinter sich lassen. Die Frage stellt sich erstens, was hat das mit Kunst näherhin zu tun? Und zweitens stellt sich die Frage, hat nicht genau das, nämlich das Poetisieren des Wirklichen, die Kunst schon immer getan? Die Kunst und, also darauf begrenze ich mich jetzt etwas, namentlich die Literatur. Die Frage legt sich nahe, sofern ja in der Literatur, in der Gesangskunst, im Bühnenschauspiel, auch der Traum, das Motiv des Traums, auf bestimmte Weise, muss man wahrscheinlich sagen, immer schon zu Hause gewesen zu sein scheint. Das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet. Ich bin jetzt keine Expertin für Literaturgeschichte des Traums, aber ich denke doch, dieses Thema der Rolle des Traums in der Form der Kunst überlieferten Tradition, parallel zur Frage nach der Theorietradition, die wir jetzt schon angesehen haben, ist interessant genug für uns, dass wir heute sowas wie eine Art Exkurs zu diesem Thema einschieben können. Ich möchte also sozusagen heute die Seitenabweichung von der Theoriegeschichte versuchen und das nochmal ein wenig ins Verhältnis setzen zu dem, was wir auch letztes Mal besprochen haben. Die Literatur variiert das Thema des Träumens schon immer, hatte ich eben schon gesagt. Das drängt sich auch auf, wenn man sozusagen in den Büchern stöbert. Von Homer über das Nibelungenlied bis hin zu Zettels Traum von Arno Schmidt, erschienen 1970. Und auch noch darüber hinaus, was weiß ich, wenn Sie die Neuerscheinung heute ansehen, sind Traumstoffe unabsehbar. Und in der Literatur, also wenn wir uns jetzt darauf mal beschränken und auch auf die Bühnenliteratur, sehen wir auch, dass vielfach gespielt wird, nicht nur mit dem fantastischen Charakter von traumhaften oder geträumten Inhalten, sondern ebenso, was wir für Schlegel auch schon dingfest gemacht hatten, es wird auch gespielt in der Literatur mit der Form des Traums als Stilelement, also Einbeziehen der literarischen Freiheit, Träume nicht nur einzubeziehen, was geträumte Strukturen und Inhalte angeht, sondern eben auch als Kompositionsstrategie mit in Betracht zu ziehen. Also könnte man sagen, mit dieser Freiheit, Träume zu schildern, ihnen Bedeutung zuzuweisen, verhält sich die künstlerische Komposition eigentlich immer schon auf gewisse Weise als bewusste, mit dem Traum solidarische Gegenwelt zur realen Welt. Das habe ich ganz oft immer noch, immer schon oder immer gesagt. Trotzdem denke ich, sieht man streng hin und folgt auch dem ja jetzt schon vorhandenen roten Faden der Überlegung, die wir bisher hatten, also der Frage nach der Differenz zwischen Traum und dem, was als nicht geträumt gilt, Wachbewusstsein, Wachwirklichkeit, dann springt auch in der literarischen, in der künstlerischen Behandlung des Träumens eine gewisse Verschiebung ins Auge. Also bei allem, immer schon war der Traum ein Thema und spielt eine Rolle und vielleicht ist das Verhältnis Traumwirklichkeit sogar ein großes, sozusagen paradigmatisches Bild für das Verhältnis der Kunst zur Welt oder so, das kann man alles so vielleicht mal sagen. Trotzdem gibt es eine Verschiebung und man kann sagen, ganz grob lässt sich diese Verschiebung in der Rolle des Traums und der Umgangsweise mit dem Traum in der Kunst ebenfalls auf diese Wendezeit um etwa 1800 datieren. Wahrscheinlich beginnt sie etwas früher, also vor dem Ende des 18. Jahrhunderts. Aber auf jeden Fall wird man sagen müssen, es gibt da eine signifikante Veränderung, die grob gesprochen die gesamte vorromantische Literatur trennt von der romantischen und der nach der Romantik entstandenen, man könnte vielleicht auch sagen, der modernen Literatur. Und sehen wir uns diese Verschiebung etwas näher an. Wenn ich eben Homer nannte, also die griechische Überlieferung, so gibt es da schon ein gewisses Problem, denn im Zusammenhang mit Homer ist die Wortverwendung Literatur etwas fragwürdig. So weit möchte ich mich jetzt nicht vorwagen und würde es auch, glaube ich, für falsch halten, da einfach von Literatur zu reden. Der Terminus Literatur im engeren Sinne sollte besser beschränkt werden, würde ich sagen, auf die Zeit, seit der es so etwas wie Literatur als eine mehr oder weniger autonom praktizierte und rezipierte Kunstform gibt. Also auf die Zeit, seit der es profane Textstücke oder auch Theaterstücke gibt, die von einem Publikum gelesen oder gesehen werden, auch gekauft werden können und die gelesen oder anders wie breit rezipiert nicht irgendeine politische, religiöse oder sonstige kulturelle Funktion haben, sondern spezifischer die Erwartung von Vergnügen oder die Erwartung von Kunstgenuss erfüllen. Ich betone das so, weil Kunstgenuss ist eine ganz spezielle Form von Vergnügen, die in Europa in Form eines auch dann dazugehörigen sozusagen ökonomisch verfassten Marktes eigentlich erst seit der Renaissance und der Aufklärung eigens kultiviert wird. Also Literatur im Sinne von Kunst würde ich in aller Vorsicht erst relativ im historischen Nahbereich datieren und möchte deswegen zur Antike da nicht so sehr viel sagen. Ich vermute, dass in dieser Zeit Kunstgenuss nicht das richtige Stichwort ist, um die Funktion von dem, was wir heute antike Literatur nennen, zu charakterisieren. Ist nicht so wichtig, ich gebe das nur sozusagen als Warnschildchen mit zu bedenken und erkläre damit auch, warum ich mich auf etwas jüngere Literaturbeispiele beschränke. Richtig ist nun, wenn wir folgende These formulieren. Alles das, was wir seit dem Ende des Mittelalters, sagen wir mal seit dem Ende des Mittelalters, also jedenfalls in diesem Sinne von profaner Kunst, als klassische Literatur bezeichnen können, von Cervantes bis Calderon, von Shakespeare bis Stern oder wenn Sie auch wollen, von Wolfram von Eschenbach bis zu Schillers Die Räuber, hat sich des Modus des Träumens als Darstellungsmittel immer schon bedient. Richtig ist aber auch, wenn wir sagen, man kann diese Vielfalt der literarischen Traumstoffe, naja, nicht über einen Kamm scheren, aber in bestimmter Weise charakterisieren. Bis zur Romantik, und das waren so in etwa jetzt auch die Spanne, die ich benannt habe mit diesen paar Namen, wird der Traum dichterisch zumeist einfach, ich sage mal, negativ, distanzierend in einem bewussten Abstand auf die Realität bezogen und im Blick auf eine wiederum sozusagen bleibende, nicht miterschütterte Realität präsentiert und eingesetzt. Das war jetzt sehr abstrakt formuliert, ich bringt er zum Gleichbeispiel. Soll heißen, der Traum ist in dieser langen Spanne mehr oder weniger etwas wie die schöne, die vielleicht bedeutsame, vielleicht auch unschöne, vielleicht auch die im Nachhinein belehrende, ein häufiger Fall, Täuschung. Es ist der Fall einer Täuschung. Das heißt, der Traum kommt vor, aber er wird vorgeführt als ein letztlich illusionärer Schein. Wie immer kunstvoll ausgesponnen, sozusagen zwischendurch. Es bleibt ein Schein, der dem Leser vorgeführt wird, und zwar in jedem Falle so vorgeführt, dass der Leser sozusagen die ganze Angelegenheit, irgendwelche Intrigen und dergleichen, die sich möglicherweise an diese scheinbare Wirklichkeit hängen, von außen betrachten kann. Beispiel: Wenn Don Quixote in dem berühmten zweiteiligen Roman, der erschienen ist 1608 und 1614, nachts, eine der zahllosen Episoden, nachts im Zimmer einer Herberge von dem Angriff eines Riesen träumt, welcher ihm im Königreich Micomicon entgegentritt, und wenn er dann, dieser Ritter von der traurigen Gestalt, mit noch geschlossenen Augen zum Schwert greift und alle Weinschläuche in der Kammer zersticht, oder auch wenn sein Genosse Sancho Panza, ohne zu schlafen, sozusagen einfach als wunschgerechter Tagtraum, von seiner großen Zukunft bei Hofe träumt, so kann aus der Sicht des Lesers der Ritter oder aber Sancho jeweils richtig liegen oder er kann sich irren. Eben dieses, die Frage Schein oder Sein, Irrtum oder richtig gelegen, behält der Leser stets mehr oder weniger gut im Blick. Und das zu verfolgen, ist sozusagen der Witz, der im Text auch organisiert wird. Der letzte Maßstab in der Frage nach dem bloß Geträumten, sich irren, steht nicht wirklich in Frage. Es ist nämlich der Maßstab der gemeinsam geteilten Welt, in der wir dann gemeinsam lachen oder Spaß haben an diesem Stoff oder von ihm ergriffen werden und so weiter. In dieser Welt ist lediglich die Wahrheit, die letzte intersubjektive Rückversicherung, das eigentliche Problem. Also es gibt ein Problem der Wahrheitskriterien und das genau wird auch literarisch in Szene gesetzt. Was aber nicht zweifelhaft ist, ist die Wirklichkeit, innerhalb der diese Wahrheitsfrage gestellt werden kann. Die ganze literarische Kunst des Autors des Don Quixote, Miguel de Cervantes Saavedra, liegt darin, für raffinierte Winkelzüge zu sorgen, mit denen das Geträumte sich eventuell doch als wahr und das Reale sich eventuell doch als nur geträumter Schein entpuppen kann. Letztlich desillusioniert die Literatur, solange sie den Traum unter den vielen Varianten der Täuschung die Bühne betreten und ihn dort regelmäßig auch wieder abtreten lässt, primär also den naiven Glauben an Wahrheiten. Aber wie gesagt, Wahrheiten innerhalb einer Wirklichkeit, und damit irritiert er nicht sozusagen den Wirklichkeitssinn des Lesers. In Calderons Theaterstück »Das Leben, ein Traum« aus dem Jahr 1636 haben, also erstens, die Formulierung könnte jetzt genau das Gegenteil andeuten, dass es hier doch darum geht, dass Wirklichkeitsfragen gestellt werden, das ganze Leben ein Traum. Aber auch hier haben wir ein zwar ganz anderes Arrangement als in Don Quixote, aber doch dasselbe quasi kartesianische Traumverständnis vor uns. Der Traum wird uns nämlich präsentiert als das Medium des Irrtums. Er kann allerdings, und das ist die ironische Pointe dieses Stücks, er kann eben deshalb, weil er Irrtum ist, oder ein Medium des Irrtums ist, gerade doch auch am Ende dazu dienen, Wahres zu lehren. In Das Leben ein Traum träumt streng genommen auf der Bühne keine einzige Figur wirklich. Aber es gibt etliche Leute, die zeitweilig glauben, sie träumen, oder glauben gemacht werden, sie träumen. Und dann werden sie nachträglich davon überzeugt, dass irgendetwas Bestimmtes als bloß Geträumtes anders zu bewerten ist, als sie es in dem Moment, wo sie es erlebt haben, erlebt haben. Auf diese Weise, also verwickelte Desillusionierungs- und Umwertungsgeschichten, erweist sich am Schluss der Held Sigismund, ein Rüpel auf Abwägen, grob gesagt, dann als jemand, der durch seine vermeintlichen Träume allerlei gelernt hat und am Schluss dann zum Guten belehrt darstellt. Auch hier haben Sie die direkte Korrespondenz zwischen Traum und Irrtum. Das Träumen fungiert als einfache Negation, sozusagen als Spiegelfläche der Vernunft. Und wie beim kartesischen Zweifel erleben die literarischen Helden eine Art Probe, durch die am Ende das Träumen dann eine Art von unverbindlicher Irrung darstellen kann, die man mal durchlebt hat, zugunsten einer wahren Einsicht, die am Ende dann ja, bereitsteht, mitgeteilt wird oder die man selber dann hat. Aus einer höheren Warte betrachtet erweist sich diese Irrung oder auch eine ganze Kette solcher Irrungen dann letztlich wiederum auf klare Weise als sinnvoll, sodass der Traum sich selbst sozusagen im Zuge der Dramatik dann überflüssig machen kann. Und wiederum, wir als Zuschauer verfolgen das genau sozusagen aus der Supervisionsperspektive. Ich zitiere, um diese gleichsam domestizierte Funktion des Traums, das Wort hatte ich schon mal im Zusammenhang mit Descartes verwendet, und ich denke, also ich spitze es jetzt ein bisschen zu, aber wir haben diesen kartesischen Effekt sozusagen, also der Traum wird eingeführt, hat einen bestimmten Zweck und hat am Ende uns nur sehr viel gelehrt. Ich zitiere da noch einmal aus Das Leben, ein Traum, am Schluss eine Stelle, in der Sigismund am Ende von dem ihm, wie gesagt, nur künstlich vorgeführten, da sind Drogen im Spiel und allerlei, also das weiß aber nur der Zuschauer, das hat Sigismund nicht verstanden. Also er spricht am Ende von dem ihm sozusagen vorgemachten Traum als der wahren Wahrheit. Zitat aus der Übersetzung jetzt gleich. Was bestaunet ihr und gaffet, wenn ein Traum mein Lehrer war? Wenn ich immer noch erbange, zu erwachen und von Neuem in des Kerkers engen Schranken, da war er nämlich gewesen, mich zu sehen. Und wenn auch nicht, genügt's doch, solchen Traum zu haben. Denn so ward ich mir bewusst, dass das Glück des Menschen alles wie ein Traum vorüberschwindet. Drum es mir zum Nutzen machen, will ich heut, solange es dauert, bittend für so manchen Mangel um Erlass, den edlen Herzen eigen ist es zu erlassen. Also Sie sehen, das ist sozusagen die moralische Pointe des Ganzen. Sigismund sieht den Nutzen des Traums und am Schluss lautet die Botschaft, das edle Herz sieht über Fehler und Irrtümer hinweg und der tatsächlich weltweise weiß um die eben gerade nicht einfache Erkenntnis der wirklichen Wahrheit, sondern um diese Umwege, die man unter Umständen in Kauf nehmen muss, um die Kompliziertheit der Welt und der Wahrheiten zu begreifen. So lautet die in einer Welt voller Brüche durchaus hilfreiche, zum Beispiel erzieherische Aufgabe des Traums. Lehre sozusagen im Medium des Durchgangs durch den Traum Realismus. Eine komplexere Form von Realismus. Irrtum, Illusion, wahnhafte Pläne und auch jede Menge Träume finden Sie, ich würde sagen, in einer ähnlichen Funktion, auch wenn es sich natürlich literarisch um eine ganz andere Welt handelt, ebenfalls zum Beispiel bei Shakespeare. Auch hier kann man sagen, die Träume haben die Rolle einer allerdings eben auf fatale Weise leicht verwechselbaren Negationsform der Vernunft. Mit Shakespeare freilich liegt, nehmen Sie etwa die Königsdramen, also oder nehmen Sie den Lear, Hamlet oder auch Romeo und Julia, mit Shakespeare liegt der Akzent jetzt nicht, wie bei Calderon zum Beispiel da eben mit dem Sigismund, auf dem guten Ausgang, den die Sache am Schluss nimmt. Also die Lehre, die schöne Botschaft und so weiter. Vorgeführt wird bei Shakespeare nicht eine definitiv nur vorläufige Verwirrung, sondern eine Welt, die auch wenn man sie am Ende mehr oder weniger verstanden hat oder jedenfalls viel von ihr ahnt, aus den Fugen war, ist und aus den Fugen bleiben wird. Der Leser bzw. der Zuschauer folgt hier, also bei Shakespeare, den Verwicklungen einer Welt, in der Sein und Schein nicht nur zeitweilig für Durcheinander sorgen, sondern eben permanent stattfinden und permanent irreversible Folgen haben. Und eine Welt, in der Wahn, Traum, Irrtum und dergleichen immer verantwortet werden müssen. Und verantwortet in einer Weise, die eigentlich das Vermögen des Menschen, wenn man es jetzt mal so pathetisch ausdrückt, übersteigt, oder jedenfalls, die den Akteuren stets zum Schicksal wird. In die Reihe übrigens Wahn, Traum, Irrtum und so weiter kann man auch die Geistererscheinung stellen. Erinnern Sie sich beispielsweise an Hamlet, der ja mit dem Geist seines ermordeten Vaters spricht. Und genau damit hat er ein reales Wissen, sozusagen, hinter das er nicht mehr zurückkommt. Sein Vater ist ermordet worden. Und eben dieses Wissen zwingt ihn zum Handeln. Zu einem Handeln, zu dem er dann nicht in der Lage ist. Also das, damit entspinnt sich der eigentliche Plot der Geschichte. Diese meisterhaft geschilderten anderen Zustände, die bei Shakespeare vorkommen, bleiben unerbittlich auf nicht unbedingt eine Wahrheit. Diese Wahrheit ist eine letztlich in der Welt verloren gegangene, könnte man sagen, bei Shakespeare. Aber sie bleiben eine auf die Wirklichkeit, nämlich die Wirklichkeit der realen Folgen bezogene Angelegenheit. Sodass regelmäßig, trotz nachträglicher Einsicht der Beteiligten in den irrtümlichen Charakter ihrer Erfahrung, das Schicksal, ein reales Schicksal, seinen Lauf nimmt. Man könnte also sagen, ganz anders als mit diesen heiteren Schlussbotschaften, so à la Calderon, wird auf eine Weise auch bei Shakespeare Realismus gelehrt. Freilich, also wenn ich jetzt damit sozusagen zwei ganz extrem unterschiedliche Formen von Arbeit der Literatur mit dem Traum unter dem Vorzeichen der Täuschung präsentiert habe, und ich denke, das ist die dominante Form, in der der Traum handlungsrelevant vorkommt in dieser langen Zeit der klassischen Literatur. Freilich ist das jetzt nicht die einzige Aufgabe, die der Traum in literarischen Sujets zugewiesen bekommt. Ich nenne das nur der Vollständigkeit halber. Das ist das für uns interessanteste Feld. Es gibt natürlich auch noch neben dieser Funktion eines mehr oder weniger produktiven oder mehr oder weniger tragischen, durch den literarischen Helden gleichsam authentisch erlebten Irrtums, so etwas wie das Motiv des Träumens vom Paradies, also die Sehnsucht, der Traum als Chiffre für das ganz andere, die bessere Welt, ein Jenseits in der Liebe, im Tod, dass sich die vergeblichen Hoffnungen, die in dieser Welt keinen Platz haben, im Traum erfüllen und dann beispielsweise im Tod erfüllen oder dass der Tod bestimmte Seelenqualen enden lässt, dafür steht diese Rede von Traum beispielsweise auch jetzt, also wiederum irgendwo hineingegriffen ins Material bei Shakespeare. Also neben der Irrtumsrolle oder Irrtumsmacht, Kraft, haben wir auch diesen Jenseitstraum als Motiv, der auch, also nochmal ein anderes, vielleicht stärker christlich-religiös kodiertes, sozusagen transzendentes Verhältnis aufmacht zu dem, was wir Wirklichkeit nennen. Also als Beispielchen auch eine furchtbar berühmte Stelle, Hamlet, to die, to sleep. Sterben, schlafen, seufzt er in diesem berühmten Monolog, in dem er da vor der Alternative sein oder nicht sein verharrt. Das zitiere ich mal kurz. Sterben, schlafen, nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil. Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen. Schlafen, vielleicht auch träumen. Ja, da liegt's. Was in den Schlaf für Träume kommen mögen, wenn wir den Drang des Irdschen abgeschüttelt, das zwingt uns stillzustehen. Also, da sehen Sie, das ist jetzt ein Traummotiv anderen Typs, ist uns aber auch nicht ganz fremd, dieser Überstieg in ein Jenseits, oder zumindest der endgültige Ausstieg aus der Welt, der hier irgendwo, wenn wir es nochmal so voräumlich hingehören würde. Es gibt außerdem, um jetzt auch eine dritte Rolle des Traums in der Literatur kurz zu nennen, eine Fülle von literarischen Stoffen, die natürlich das uns schon bekannte Thema des prophetischen Träumens ausreizt. Also die zeitliche Intrige, die man reinbringen kann in Handlungen, dadurch, dass jemand vorweg schon was weiß, wird natürlich auch ausgekostet. Durchgespielt werden die vermutlich unerschöpflichen Wendungen, die sich aus wörtlich genommenen, falsch verstandenen, mehrdeutigen, zur Unzeit mitgeteilten oder zu lange verschwiegenen Prophezeiungen ergeben können. Träume können dabei als göttliche Schickungen, als Naturtatsachen, als verschlüsselte, aber deutbare Vorahnungen präsentiert werden und in mannigfaltiger anderer Form auch. Beispiel: Lessings Emilia Galotti träumt dreimal, dass ihr Brautschmuck sich in Perlen verwandelt, die Tränen bedeuten, und alsbald platzt tatsächlich ihre Hochzeit. Also da haben Sie das ganze Vollbild, die konventionellen, auch die Traumdeutung via bestimmter Traumelemente, die man so quasi traumbuchhaft dann entschlüsseln kann, also in dem Fall Perlen bedeuten Tränen, Brautschmuck aus Perlen, dann platzt die Hochzeit. Beispiele dieser Art ließen sich in Hülle und Fülle aufzählen, und zwar für das 16., das 17., das 18. Jahrhundert gleichermaßen. Und sie sind ein Beleg für das, was ich vor einigen Vorlesungen schon angedeutet habe. Wir haben dieses Motiv so der alltagspraktischen Traumlektüre oder des Spielens mit Ausdeuten bezogen aufs eigene Leben wahrscheinlich in der gesamten Alltagskultur der europäischen Tradition, über der diese Literatur sozusagen auf dem Höhenkamm schwebt, kontinuierlich vorhanden. Und auf diese Praktiken mittels Traumbüchern die eigenen Träume zu deuten, zumindest wenn es wichtig wird, Hochzeit und dergleichen, die dürfte sich unterhalb dieser Literatur immer sozusagen im Alltag fortentwickelt und weitergereicht haben, und darauf referieren dann auch solche Anspielungen. Natürlich merken Sie, dass bei diesem Spiel mit den sozusagen zeitlichen Implikationen, Vorauswissen und dergleichen, neben dem transzendenten Bezug, den das haben kann, auch wiederum die Realitätslinie als entscheidend erweist. Also auch da ist der Witz ja gerade, dass der Traum sich durchaus so in bestimmter Weise dann auch wieder auf die Realität, die wir von außen als Betrachter präsentiert, die Handlung präsentiert bekommen, nicht in Frage stellen, bezieht. Wir wissen also, wo es lang geht, als Leser oder zum Beispiel Theatergast. Ja, im Grenzfall können solche prophetischen Träume, also in denen Vorwissen steckt, sogar gar keine echten Träume sein, sondern künstlich inszenierte Situationen, das hatten wir bei Calderón schon gehabt. Also Situationen, in denen der Protagonist ein Arrangement dann doch als schicksalhaften Traum annimmt und auf sein eigenes Schicksal hindeutet. Das ist der Fall zum Beispiel in Kleists Prinz Friedrich von Homburg, der nämlich, also der Protagonist, dieser Friedrich, in der Nacht vor der Schlacht von Sieg und Liebe träumt, um dann im Lauf des Dramas dasjenige, was er anfangs selbst, also er träumt davon, das Ganze ist auch tatsächlich, er wird beobachtet beim Träumen und so weiter, eine etwas unklare Zwischenerfahrung. Er hätte es am Anfang selber sicher bloß als Träumerei bezeichnet. Er akzeptiert es aber im Zuge des Stückes zunehmend sozusagen als echtes Schicksalszeichen und als Zeichen für ein Schicksal, das er selbst zu akzeptieren hat. Wer das Stück kennt, wird wissen, wie im Zuge des Stücks die Situation dieses Prinzen eskaliert. Er wird nämlich Opfer eines legalen, aber ungerechten Todesurteils seines Vaters. Also sein Vater spricht über ihn das Todesurteil aus. Und dieses Urteil ist legal, es gibt einen kleinen Verstoß, auf den sich das bezieht, aber es ist sozusagen zutiefst ungerecht bezogen auf die Verhältnismäßigkeit zu dem Ereignis. Es war quasi eine Art gut gemeinter Notwehrsituation. Friedrich meinte, sein Vater sei verletzt in der Schlacht, versucht ihn zu retten und übertritt damit ein Gebot, das der Vater in schlachtstrategischer Hinsicht vorher ausgesprochen hatte. Und eben wegen dieser Übertretung wird er durch seinen eigenen Vater zum Tode verurteilt. Und das, was dann sozusagen die Spannung, die literarische Spannung des Stücks ausmacht, ist, dass Friedrich nach anfänglicher Verzweiflung aus Pflichtgründen dieses Urteil schließlich dennoch akzeptiert. Friedrich selbst, das ist der Dreh- und Angelpunkt der Handlung, Friedrich selbst kann nämlich das Urteil gegen sich selbst zwar als hart betrachten, aber er kann es nicht als ungerecht bezeichnen, in positiven Worten als ungerecht. Und insofern bittet er nicht um Begnadigung. Alle Rettungsversuche der verzweifelten Zeugen des Geschehens, maßgebliche Erstreckung der Handlung sind also solche Rettungsversuche, scheitern an der unerbittlichen Prinzipientreue dieses Vaters. Und das Todesurteil wird im letzten Moment nur deshalb nicht vollstreckt, weil das gesamte preußische Heer, dem der Prinz angehört, wie das von seinem Vater kommandiert wird, unter der Leitung des Vaters plötzlich unerwarteterweise erneut in die Schlacht muss. In dieser letzten Minute, das Heer muss doch in die Schlacht, verschont der strenge Vater nun den Sohn, damit dieser im Kampf dem Lande dienen kann. Vom Hinrichtungsplatz aus zieht der Prinz also am Ende des Stückes plötzlich unerwartet in die Schlacht. Und er tut dies mit den Worten zu einem Mitstreiter, Gefährten: Nein sagt, ist es ein Traum? Woraufhin der getreue Offizier Kottwitz ihm antwortet: Ein Traum, was sonst? Und die anderen Offiziere und Truppen drumherum sind also begeistert, erlebt und so weiter und schreien: ins Feld, zur Schlacht, zum Sieg, zum Sieg. Eine merkwürdige Szene. Und ich habe sie ausgewählt, weil ich daran jetzt etwas zeigen will, was genau nicht in dieses klassische Schema passt. Kleist Prinz Friedrich von Homburg stammt aus dem Jahre 1811. Also ist bereits entstanden, könnte man sagen, jenseits dieser magischen Schwelle um 1800, auf die ich ja beim letzten Mal auch schon die Romantik datiert hatte. Wenn wir es einen Moment lang bedenken, finden wir in diesem Stück, so sehr es in vielen, gerade zum Beispiel etwa den shakespeareschen Königsdramen ähneln mag, Recht und Unrecht des Gesetzes, Pflicht und Ehre, Gefühle, Angst, Liebe, als Gesetze ganz anderer Art, das kollidiert miteinander und so weiter, dann diese potenziell vergebliche Wahrheit von Mut und Entscheidung, das sind alles Motive, die wir so bei Shakespeare auch finden könnten. Wir finden dennoch den Traum in einer veränderten Rolle wieder. Nehmen Sie, weil so schön deutlich an ihr zu sehen ist, was ich meine, diese eben kurz skizzierte Schlussszene dieses Prinzen von Homburg. Im Stück wird nicht einfach allerlei geträumt und wir als Leser oder Zuschauer können dann verfolgen, wie der kompositorische Knoten erst wahrscheinlich geschürzt wird, um dann schlussendlich glücklich oder tragisch sich wieder aufzulösen. Vielmehr endet dieses Stück in einer Form, die uns, nachdem es uns verwickelt hat in einen solchen Knoten, dann gar nicht mehr in eine Wirklichkeit zurückentlässt. Es endet mit einigen Sätzen oder eigentlich nur herausgestoßenen Worten, in denen das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit sich sozusagen endgültig verkehrt. Ist's ein Traum? Fragt Friedrich. Und dieser preußische, redliche, hyperrealistische Gefährte sagt, ja, was sonst? Nicht nur für die Akteure auf der Bühne, also für die Figuren in der Handlung, sondern auch für die Welt, in der wir uns als Zuschauer befinden, scheint, wie für den Prinzen, mit dem wir die ganze Zeit gezittert haben, zu gelten, dieses reale Weiterleben, das dann in letzter Minute plötzlich möglich ist, geschieht nur als vom Standpunkt der Vernunftmoral, aber auch von unserer ganzen, sozusagen von der Dramatik der Geschichte her, in Form eines letztlich irrealen, traumartigen Geschehens. Leben gibt es nur mehr dort, wo die Wirklichkeitsordnung, an deren Leben wir geglaubt haben, gerade nicht mehr gilt. Also Leben im Sinne von Überleben, diese Aufhebung dieses Todesurteils. Und dieser Unort, in dem man dann doch leben darf, überleben darf, ist der Weg in die Schlacht. Ein Weg, an dessen Ende mit großer Sicherheit erneut der Tod wartet. Also betrachten Sie, wie diese Komplikation, mit der das Stück endet, von Kleist gebaut ist. Eigentlich gibt es keine Ausflucht. Weder in Leben noch in Tod ist das sozusagen ganz klar definiert. Tod wird aufgehoben, ja zugunsten von was denn? Noch ist die Frage nach Traum oder Wirklichkeit entscheidbar. Man kann es nochmal anders ausdrücken. Am Ende dieses Weges, der Weg ins Leben ist ja eigentlich, wartet schon wieder der Tod, die Schlacht. Man kann auch sagen, der Krieg verkehrt die Gesetze und er ist doch als auf den Kopf gestellte Wirklichkeit sozusagen der einzige Raum, der dem Prinzen und seinesgleichen bleibt. Der Preis dafür, dass in der Schlussszene der Spuk des ungerechten Urteils sich löst, ist, dass wir anerkennen müssen, dass nur außerhalb der Vernunftordnung, außerhalb der Legalordnung, gemäß derer der Prinz, auch wir Zuschauer mit unseren Maßstäben sozusagen gescheitert wären, den Tod verdient hätten, nur dieser Raum außerhalb ist der Raum, in dem menschliches Leben möglich ist. Und auch dieser Raum ist eigentlich kein lebbarer Raum, sofern es sozusagen die offene Schlacht ist. Drücken wir das romantischer aus, könnten wir sagen, das Leben hat, das wäre eine Botschaft des Stückes, in sich etwas Spukhaftes. Es ist eigentlich nur auf der Schwelle. Als eine Art Traum, rational nicht vertretbar und dennoch sozusagen in dieser Unvertretbarkeit einzig, ja, kann man sagen, wirklich, einzig da. Und die einzig reale Sicht, die legitime Sicht, die es gäbe, das wäre diejenige des Vaters. Sie führt auf zwei Weisen sozusagen in den endgültigen Tod. Entweder auf dem Gerichtsplatz durch Erschießung oder eben in der Schlacht im Heldentod, aber zugunsten des Vaterlandes und so weiter. Und das und sozusagen die romantische Botschaft Kleist lautet zu bestehen auf diesem Dritten, wobei es eben kein utopisches Drittes ist. Auch hier haben wir ein schönes Beispiel, was uns sozusagen diese magmatische Ästhetisierungsthese unterlaufen lässt. Es ist dieses Oszillieren, diese Spannung hier, die sich eben nicht auflöst und die sich auch nicht als Spannung erweist, die sich begrenzt auf die Akteure auf der Bühne. Es ist eine, die uns sozusagen mitnimmt, mit einbezieht in diese Unentscheidbarkeit. Tatsächlich denke ich, dass wir in dieser veränderten Rolle des Traumes im Kontext des literarischen Werks tatsächlich etwas wiedererkennen können, was wir ja von der Philosophie her kommend schon diskutiert hatten, nämlich diese romantische Zäsur. Mit der Romantik ist das Träumen nicht mehr etwas, das nur auf der Bühne stattfindet und uns als Zuschauer nach mehr oder weniger Verwirrung, die wir aus sicherer Distanz betrachtet haben oder mittels kartesischem Zweifel mal so zugelassen haben, in das Hier und Jetzt einer von Zweifeln bereinigten Wirklichkeit zurückführt. Vielmehr erschüttert und verstrickt uns die Kunst jetzt ebenfalls, genau wie die Philosophie es auch getan hat, auf neue Weise in Fragen hinein, aus denen am Ende kein sicherer Rückweg bleibt. Der Held berichtet am Schluss nicht, wie der Traum ihn fürs richtige Leben etwas gelehrt hat. Bei Sigismund hatten wir das ja so in diesen schönen Reimen auch zitiert. Der Held fragt bei Kleist vielmehr, ist das ein Traum? Und die nüchterne Antwort, ein Traum, was sonst? Hier hat der Zuschauer keinerlei Sicherheitsabstand, der ihn von der sozusagen auf die Wirklichkeitslinie zielenden Botschaft trennt. Auf seine Weise arbeitet Kleist, wie Hölderlin vielleicht mit seinem suggestiven Pathos oder wie Jean-Paul mit seiner Ironie. Das Thema des Traums steigt plötzlich aus dem Inneren des literarischen Werkes heraus und das Werk stellt nun gleichsam als Ganzes die Frage nach der Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der Welt. Als Welt nicht nur auf der Bühne, sondern als Welt unserer selbst, des Lesers. Wir selbst werden ja durch das Werk erfasst oder ins Werk hineingezogen. Wir teilen mit ihm diesen irritierten Horizont. Ziel des Kunstwerks ist nun nicht mehr die Bekräftigung einer mehr oder weniger fragilen Realität. Die kann sehr fragil sein, Beispiel Shakespeare, aber eben doch Bekräftigung dieser Realität, sondern das Werk arbeitet mit dem Traum nun gleichsam ohne Erwachen. Lassen Sie mich ein letztes berühmtes Beispiel nennen. Goethes Die Leiden des jungen Werther, ebenfalls aus der fraglichen Zeit. Es zieht den Leser zwar nicht hinein in einen Traum, dieses Werk, aber in einen Liebesbann, aus dem nicht nur der Protagonist, sondern auch der Leser nicht mehr herausfinden kann. Das Buch endet abrupt. Auch da, dieses plötzliche Ende, das sozusagen kein geordnetes Bild mehr herstellt, wie wir das jetzt auch schon bei dieser offenen Schlussszene da im Plötzchen von Homburg hatten. Bei Werther heißt es, es schlägt 12, so sei es denn, Lotte, Lotte, leb wohl, leb wohl. Werther, dessen Empfindung wir ganz geteilt haben, bringt sich offenkundig um. Aber selbst das wird eigentlich nur in der Mauerschau nachträglich nochmal berichtet mit einem kleinen Nachspann. Ein lakonischer Absatz folgt dann noch, der den Sterbeprozess sozusagen aus Beobachterperspektive, aber so protokollartig notiert. Und der Leser bleibt im Grunde hängen auf diesen letzten Satz. Er hat ja die ganze Zeit die Innenperspektive Werthers geteilt. Und er bleibt eigentlich hängen auf diesem so schlägt, es schlägt 12, so sei es denn. Leb wohl. Auch hier kann der Leser nichts anderes tun. Es schlägt 11. Gott sei Dank. Der Leser kann nichts anderes tun, als sich aus dem Buch letztlich selbst sozusagen wie aus einem Traum oder aus diesem Liebesunglück, aus dieser Krankheit zum Tode, wie es ja heißt, sozusagen herausbefreien, herausschälen, aber das bleibt ihm überlassen. Also das Buch selber gibt da keine Trittsteine und diese nachgeschaltete Protokollierung erhöht eigentlich eher noch diesen Effekt dieser krassen Zeile, es schlägt 12. Ja, mit aller Vorsicht kann man daher die allgemeinere These vielleicht formulieren, der Traum in der Kunst oder jedenfalls in der Literatur, darauf hat man es ja mehr oder weniger beschränkt, und die Bühnenliteratur, firmiert etwa bis zur sogenannten Romantik, vor allem als spielerische und vorläufige Gegenordnung zu einer geltenden Wirklichkeitsordnung, die aber primär eine Wahrheitsordnung darstellt und auch das Thema der Wahrheit innerhalb der Wirklichkeit und des Scheins und der Täuschung, des Irrtums und dergleichen traktiert. Die Rolle des Traumes ist daher vor allem in dieser klassischen Literatur diejenige, innerhalb des Werks mit Antworten auf die Frage nach wahr und falsch zu spielen. Auch wenn gerade die großen Romane des 18. Jahrhunderts vielleicht schon früher in einigen Szenen einiges vorwegnehmen, was wir heute mit unserem modernen Blick sozusagen auch als romantisch lesen können, kann man sagen, generell entzündet sich in der klassischen Literatur oder sogar noch weiter gesprochen mit der vorromantischen Kunst mit dem Inspielkommen eines Traumes im Roman oder auf der Bühne die Frage nach der wahren oder aber der falschen Evidenz, die Frage nach Wahrheit und Täuschung. Eine Verstrickung wird entweder am Ende glücklich oder tragisch aufgelöst oder aber sie dauert komischerweise oder tragischerweise fort. Wobei wer sich worüber täuscht, vom Leser oder Zuschauer stets klar erkannt werden kann. Der Leser blickt überhaupt, wie weit auch immer das Werk die Verwechslung von Traum und Realität auf der Bühne treiben mag, der Leser blickt stets von außen auf das ganze Spiel. Es versteht sich gleichsam von selbst, dass er den Überblick behält und sozusagen vor der Klammer des Werks, der Verwicklungen des Werks bleibt. Ganz so wie der kartesische Zweifler den methodisch eingesetzten Zweifel zu kontrollieren vermag oder alle Leser Kants in ihrer Wirklichkeitserfahrung einig über sein Schlafmützenbeispiel, sie erinnern sich, herzlich lachen müssen und können. Auch die Schlafmütze ist so ein Beispiel für so eine irrige Angelegenheit, die wir aber sozusagen aus der Sicherheit, aus sicherem Abstand beschmunzeln oder belachen können. In der Romantik hingegen verschwindet eben dieser Abstand, der die Wirklichkeit des Lesers von den wie immer fantastischen Kapriolen auf der Bühne des Textes getrennt hatte. Nicht ein darstellenswertes in der Wirklichkeit fasziniert nun unter romantischen Vorzeichen die Kunst oder fasziniert als Kunst, sondern die Grenze zwischen der Wirklichkeit und Unwirklichkeit des Werks und dem Wirklichkeits-Unwirklichkeitshorizont des Lesers. Nicht ohne Grund beginnt für die meisten Ästhetiktheorien mit der Romantik die Moderne. Das hatte ich ganz am Anfang schon angedeutet. Genau dieser Punkt ist es sozusagen, der eine spezifische, was immer jetzt der Terminus Moderne besagen mag, eine spezifische Modernität mit ins Spiel bringt, die eben bei allem, bei aller Vielfalt und bei allem Botschaftenreichtum in der klassischen Literatur so nicht zu finden ist. Die große Erfindung der Romantik war es, die Wahrheit des Werks sozusagen ganz auf die Augenhöhe des Existenzhorizonts des Lesers zu bringen und damit für beide nicht nur die Wahrheitsfrage, sondern die Wirklichkeitsfrage anzurühren und neu zu stellen. Für das Projekt der Romantisierung der aufgeklärten Vernunft-Wirklichkeitsordnung ist es konsequent nicht nur das zuschauerhafte Staunen über Träume, sondern der Prozess des Träumens selbst, die subjektive Perspektive einer dem Traum ganz und gar ausgelieferten Träumerwirklichkeit sozusagen, in deren Bann die Werke ihren Leser hineinziehen. Wenn Sie sich das so auf Abstand betrachten, ist es eigentlich gar nicht mehr als konsequent. Wir hatten ja schon gesehen, es gibt dieses philosophische Programm der Poetisierung des rationalen Weltverhältnisses. Und es gibt da sozusagen korrespondierend in der Literatur das Programm einer auf die Welt ausgreifenden, die Wirklichkeitssicherheiten auf der anderen Seite sozusagen ausgreifenden Kunst. Also diese beiden Bewegungen ergänzen sich eigentlich. Die Poetisierung der rationalen Theoriebildung und diesen Wirklichkeitsanspruch, also Wirklichkeit jetzt im Sinne eines Zugriffs auf den Horizont unseres Lesens, den die Kunst plötzlich erhebt, also diese Übergriffigkeit, diesen Totalanspruch, den die Kunst damit auch stellt. Ja, das war dieser kleine Exkurs zum Thema Literatur, aber Sie sehen, wie sich da doch das Bild noch mal so ein bisschen anreichert und ergänzt. Das war, wie gesagt, ziemlich kurz und in gewisser Weise auch pauschal und ich habe das als Philosophin unternommen. Ich vermute, aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ließe sich einiges mehr hier sagen, aber ich denke doch, der Grundsachverhalt würde vermutlich auch aus literaturwissenschaftlicher und kunstwissenschaftlicher Perspektive zunächst mal nicht bestritten. Er ist ausdifferenzierungsbedürftig, das ist klar. Ich habe jetzt Epochenunterschiede und Gattungsunterschiede sträflich ignoriert. Man kann aber doch in dieser Allgemeinheit sagen, mit der Literatur von Sturm und Drang, wie von Frühromantik und Romantik, erscheint der Traum nicht mehr einfach im Text als Sujet des literarischen Werks, sondern er wird sozusagen selbst zu einem literarischen Agens, mittels dessen das Werk, das selbst wirklichkeitsinfragestellend wirken will, seinen Leser direkt verstrickt. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt nochmal eine Warnung aussprechen, die ich am Anfang auch schon so Fehldeutungen der Romantik aufgespießt hatte. Ich hoffe und ich denke eigentlich auch vor dem Hintergrund, den wir ja haben jetzt, also vor dem Hintergrund einer Geschichte des Traumes als Geschichte der Differenz von Traum und Wirklichkeit, wird auch deutlich, was ich mit dieser Warnung meine. Wenn ich nämlich warne davor, dass ins Werk setzen dieser Bewegung, die die Wirklichkeit von Werk und Leser erfasst und radikal aufsprengt, als eine Sache von Psychologie zu betrachten. Was ich sagen will ist, aus der Sicht, die wir heute und in der vergangenen Vorlesung entfaltet haben, reicht es nicht, die Romantik als eine Epoche der Subjektivierung oder aber der Psychologisierung der Kunst und des Denkens zu bezeichnen. Eben das, diese Stichworte Psychologisierung, Subjektivierung und so weiter, kann man aber vor allem in der hermeneutischen Tradition der Literatur- und Kunstwissenschaft immer wieder lesen und hören im Zusammenhang mit der romantischen Kunst. Und der Moderne übrigens auch. Die Romantik habe das Subjekt entdeckt. Und sie habe in der Literatur die psychologische Funktion des Traums entdeckt und dergleichen. Subjekte mögen ja im Zusammenhang mit der Wirklichkeitsfrage irgendeine Rolle spielen, sage ich jetzt mal so flapsig. Ich denke dennoch, selbst die aus heutiger Sicht vielleicht bekanntesten romantischen Traumgeschichten, auf die ich jetzt relativ, also die habe ich sozusagen bewusst außen vor gelassen, das ist aber das, was man sozusagen sofort vielleicht auch als Beispiel wählen könnte, die Erzählung von E.T. Hoffmann. Die in der Tat Träume enthalten, die gleichsam aus der Seele der Protagonisten aufsteigen und diesen dann von diesen dann willentlich so sozusagen angeeignet werden. Also auch diese Sujets von Hoffmann gewinnen ihre Kraft vor allem aus dieser beunruhigenden Spannung, die sie aufzubauen vermögen, die aber primär eine Spannung ist in Sachen Wirklichkeit und in der Frage nach der Erfahrung dieser ungemein prekären Grenze zwischen Träumen und Nichtträumen. Und allenfalls sekundär handelt es sich hier um Aussagen zur Sache eines Subjekts oder eines Ich, das sich in dieser oder zwischen diese Wirklichkeitsfragelinien dann geworfen sieht. Immer jeweils wissend, dass es nicht mehr ist, es selbst, dieses Subjekt, als der Prozess dieser auf der Grenze balancierenden Erfahrung selbst. Das hatten wir auch bei Schlegel und dergleichen schon gesehen, oder Sie erinnern sich an Fichte und so weiter. Natürlich ist es interessant, also Ich-Fragen zu stellen in diesem Kontext. Aber das eigentlich Dramatische ist sozusagen diese Spannungszone. Es ist nicht so, dass da erst das Ich erfunden wird oder das Subjekt und dann fängt das Subjekt an, in sich so ein paar Probleme zu entdecken. Also jetzt etwas übertrieben gesprochen. Wie gesagt, es gibt aber leider eine Fülle von Deutungen, die ein späteres, auch später als die Romantik selber entstandenes Verständnis von Psychologie oder noch schlimmer unser heutiges Verständnis von Psychologie auf die romantischen Schreibstrategien zurückprojizieren. Gern wird auch gesagt, dass der Traum aus Sicht der romantischen Autoren charakterenthüllend fungiere oder dass der Traum aus Sicht der romantischen Autoren den künstlerischen Prozess symbolisiert. Bitte misstrauen Sie solchen Formulierungen zutiefst. Nach allem, was wir gesehen haben, nahmen die romantischen Intellektuellen, von denen viele ganz bewusst literarische und philosophische Schriftsteller waren, den Traum wie den Tagtraum und die Fantasie überhaupt vor allem als Praxis und als etwas, das im Blick auf Erfahrung relevant war. Und sie nahmen es als eine gegen die herrschenden Verhältnisse gerichtete Lebensform, was hier zu finden war, ernst und nicht irgendwie primär sozusagen auf Charakterfragen oder Symbolisierungen allgemeinerer Kulturgehalte und dergleichen bezogen. Das gibt es auch alles, und wenn man meinetwegen Schopenhauer liest und so, dann kann man noch, aber also für das, was die Romantik zur Romantik macht, und also auch gerade für die frühe Phase der Romantik, sind das einfach irreführende Interpretamente. Weder der Trauminhalt noch der Traum als Ganzes war für die Romantik einfach Symbol. Also etwas, dessen Bedeutung man im Hinblick auf eine bestehende Wirklichkeit nur noch einfach zu verstehen und anzuwenden hätte. Sondern der Witz ist gerade, dass dieses Traumthema hinführt auf eine solche Zone, in der entweder Symbole so in dieser einfachen Form gar nicht existieren, also wo das was für was steht, schon irgendwie klar zugeordnet werden kann, oder aber man den Symbolbegriff völlig anders fassen müsste, um dem gerecht zu werden. Wenn wir also den Einschnitt beschreiben wollen, den die Romantik als Doppelbewegung von Philosophie und Kunst in der Geschichte der europäischen Sinnsysteme hinterlassen hat, so sollten wir uns an Literaturtheorien halten, die nicht primär auf Psychologie oder auf psychologisch verstandene Subjektivität abstellen. Nur als Kostprobe zitiere ich Ihnen, damit ich jetzt nicht nur irgendwie austeile, sondern auch sage, wie man es besser machen kann, eine für meine Begriffe besser geeignete Formulierung, die spröder ist und mehr Fragen offen lässt, die aber eben auf ihre eigene Weise genau diesen Punkt, der uns interessiert, nämlich die Frage nach der Wirklichkeit heraushebt. Eine Formulierung, die nämlich nicht einfach auf Subjekte abstellt, sondern die Romantik interpretiert aus der Perspektive der Frage nach der neuen Rolle der Zeichen für die Kommunikation. Und also die Intersubjektivität sozusagen bei dem Problem der neuen Wirklichkeitsebene, die hier bestimmt wird, oder dieser neuen Frage nach der Wirklichkeitsebene, die sich hier in der Romantik artikuliert wird. Die Romantik löse sich, so schreibt der Soziologe Niklas Luhmann, von der Frage der Seinsanalogie oder dem Problem des nicht mehr natural gesicherten, eventuell irrigen Zeichengebrauchs ab. Sie merken, Zeichengebrauch, dessen sozusagen Hauptspielfeld die Frage ist, wahr oder falsch, Irrtum oder nicht. Das passt zu unserem Befund, was die klassische Traumrolle angeht. Also die Romantik löst sich von dieser Frage ab, nach dem eventuell irrigen Zeichengebrauch. Ihr Problem ist so, ihr neues Problem, ihre neue Problemstellung ist so, einerseits, Zitat Luhmann, die Intersubjektivität, konzentriert auf das Verhältnis des Subjekts zu sich selbst. Also, wie sehen Selbstverhältnisse in diesem Bereich aus? Ihr Problem ist damit zugleich aber, und das ist sozusagen die eigentliche Spielebene, die plötzlich offen gewordene Frage nach dem Medium, in dem so etwas wie Subjekte, Themen überhaupt sich zu spiegeln versuchen können und sich als Teil einer mit den anderen geteilten Wirklichkeit verstehen können. Also die Teilbarkeit von Wirklichkeit, das Zurückfinden zu gemeinsamer Wirklichkeit und dergleichen, das ist das Problem, das auf der anderen Seite entsteht und die Frage nach dem Medium, in dem sowas möglich ist. Zugleich ist ihr Problem, also das neu eröffnete Problem, das die Romantik anzeigt und sozusagen auch dann thematisierbar macht, das Problem desjenigen, der aus dieser Wirklichkeit herausfällt oder aussteigt, zugunsten einer anderen, einer traumhaft erlebten, aber eben nicht weniger erfahrungsnahen Traumwirklichkeit. Oder auch Fiktion in einem ganz neuen Sinne. Fiktionalität wird ab der Romantik positiv bewertet, könnte man sagen. Also es ist nicht mehr nur ein Modus der Täuschung oder des Uneigentlichen, aber es wird natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise sozusagen zu einer Erfahrungsdimension, die Fiktionalität. Eben darin also ist die romantische Literatur, wie es auch die romantische Philosophie ist, modern und zumindest für das europäische Denken bis heute unhintergehbar. Zum Gedanken einer einfachen Vernunftwirklichkeit, die sozusagen mit Wahrheitsfragen, Wahr-Falsch-Fragen identisch gesetzt werden kann, sodass ich, wenn ich weiß, was wahr ist, auch weiß, was wirklich ist. Die klassische Perspektive. Und zu dem Gedanken einer Vernunftwirklichkeit, der nur die Fülle der möglichen Irrtümer entgegensteht, führt kein Weg mehr zurück. Also in gewisser Weise kann man sagen, dieser kartesische Horizont, vielleicht auch der kantische Horizont, so wie wir ihn besichtigt haben, ist durch dieses Einreißen der Grenzen, das die Romantik auf mehreren Ebenen praktiziert und initiiert hat, eigentlich bis heute nicht mehr sozusagen adaptierbar. Wir können in diesen kartesischen Horizont, natürlich können wir uns das als Theorie klar machen und so weiter, aber wir können diesen selbstverständlichen Wirklichkeitsraum nicht mehr unbefragt teilen. In den kommt man nicht zurück, sozusagen, von der romantischen Erfahrung aus. dir ist dann erlaubt, am Schluss zu sagen, naja, das Vernunftwahre ist schon wirklich. Ich bin, weil ich denke, also bin ich. Seit der Romantik oder mit der Moderne, kann man sagen, gibt es bestenfalls mehrere Realitäten und es gibt keine ganz sichere Realität mehr. Denn die Kunst wie auch das Denken bringen permanent Gegenrealitäten hervor, die auf unser Wirklichkeitsverhältnis aktiv zugreifen. Die Werke selbst werfen sich der Alltagswirklichkeit oder auch der Vernunftwirklichkeit entgegen und sie halten an ihrer eigenen, auf die Wirklichkeit quasi übergreifenden Gegenwirklichkeit fest. Eben darin, dieses provokative Verhältnis zu pflegen, könnte man sagen, liegt die Autonomie der Kunst, was man Autonomie des Werks nennt. Und vielleicht denken Sie nochmal an den Igel, also das Fragment, das sozusagen wie dieser trotzige Igel sich gegen das Vorhandene stellt und genau darin aber auch eine sozusagen These durchzuhalten versucht, die uns angreift. Also vielleicht könnte man dieses Igelbild mit dieser Großthese von der Autonomie der Kunst, die wir so aus den Kunstwissenschaften kennen, durchaus so sozusagen fusionieren, wenn wir da sozusagen ein ganz kleines Bild so als Fußnote dran fügen dürfen. Ja, nachdem jetzt viel und wahrscheinlich auch verwirrend von Literatur und Ästhetik die Rede war, möchte ich nur noch ein paar Worte anschließen, um zu zeigen, wie wir jetzt den Rückweg zur Philosophie wieder nehmen werden und auch wie dann der Fortgang der Vorlesung aussehen wird. Ich habe den Seitenblick zur Kunst ja einen Exkurs genannt und es sollte ein Ausflug sein. Es ist einfach eine Leseeinladung an Sie und ich finde auch einfach das Material so schön, dass man da zumindest zeitweilig doch mal eintauchen muss. Wir haben gesehen, die Kunst greift auf die Welt über. Sie greift nicht unbedingt die Welt an, obwohl sie das auch manchmal tut, aber sie greift auf jeden Fall, und das ist möglicherweise eben noch subversiver, dasjenige an, was die Selbstverständlichkeit der Welt für uns ausmacht, nämlich diese Wirklichkeitsgewissheit. Wenn es denn so wäre, dass ab 1800 also die Wirklichkeit zur doppelbödigen Instanz wird, dann ist der Traum ein guter sozusagen Kristallisationspunkt für dieses Thema und der Traum kann dann in der Folgezeit im 19. Jahrhundert nicht mehr einfach in die Schablonen Unsinn, verschlüsselte Wahrheit oder was immer hineingehören. Er kann auch nicht einfach nur eine medizinische Funktion erfüllen, so wie bei Kant, Sie erinnern sich, so wie der Darmparasit, der uns eben, also der Darmparasit jetzt nicht, aber der Traum sozusagen vom Tod im Schlaf bewahrt. Wir haben also diese Spannung jetzt, die im 19. Jahrhundert an unterschiedlichsten Orten brisant wird. Wir können auf ganz vieles nicht eingehen, übrigens auch auf vieles, wo dann vom Traum die Rede ist. Was ich Ihnen aber zeigen möchte ab nächstes Mal, und damit steuern wir dann auch einen Bereich an, in dem wir eine Weile verweilen werden. Es ist durchaus so, dass die Folgen der Romantik sich gar nicht nur unbedingt im Feld der Kunst und der Poesie so besonders eingeschrieben haben, sondern ab Mitte des 19. Jahrhunderts etwa an einer ganz anderen Stelle, und das mag jetzt verblüffend klingen, gerade in den harten Naturwissenschaften. Man hat gern die idealistische politische Theorie und Geschichtsphilosophie als romantisch bezeichnet, die ja auch Mitte des 19. Jahrhunderts auftaucht, also die Junghegelianer und Marx und alles, was sozusagen dann an Idealismus auch sich hineingießt in politische Fragen und als revolutionärer Anspruch dann auch die Straßen betritt. Das beschreibt man gerne als romantisch. Es ist aber nicht zuletzt die Naturforschung, die das Traumdenken der Romantik beerbt und die dann gerade zum Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich mit dem Traum viel anfangen kann. An diesem Punkt möchte ich in der nächsten Vorlesung anschließen und Sie erinnern sich, ich hatte das ja in der ersten Übersicht, in der ersten Vorlesung schon gezeigt, es gibt dieses eigentümliche Phänomen des Explodierens wissenschaftlicher Traumtheorien am Ende des 19. Jahrhunderts. Ich denke, dazu sage ich beim nächsten Mal auch noch ein bisschen was, das kann man nicht verstehen, wenn man nicht die Romantik darin wiedererkennt, dass sich die Naturwissenschaft mit dem Traum zu beschäftigen beginnt, Ende des 19. Jahrhunderts. Da setzen wir also an und lassen dann die Kunst außen vor. Gut, ganz schnell noch 5 Minuten die Zusammenfassung. Erstens, ganz kurz, Die Funktionen des Traumes in der schönen Literatur korrespondieren durchaus mit den philosophischen Traumtheorien der jeweiligen Epochen. Zweitens, die klassische Literatur variiert das Thema Traum vielfältig und bunt. Der Traum hat allgemein gesprochen eine problematisierende Funktion. Er zielt gegen einfache, eindeutige Wahrheits- und auch Wirklichkeitsvorstellungen. Der Traum kann verwirrend, fehlleiten, hilfreich sein oder Wahrheiten künden in der klassischen Literatur. Und er hat auch meistens Folgen, die nicht einfach zu bewältigen sind. Als Medium der Vorausdeutung der Intrigen und Tricks und der Sehnsucht firmiert er in der Komödie, Tragödie, Lyrik und im Roman. Dennoch bleibt er dabei, mehr oder weniger, bis zur Zäsur namens Romantik, auf die Frage der Komplexität von Wahrheiten innerhalb des Wirklichen bezogen und erlehrt die Botschaft der Kompliziertheit der Welt, der immer erst allmählichen Entflechtung von Irrtum und Wahrheit. Drittens, das romantische Projekt der Universalpoesie hatte seine direkte Entsprechung in einer Literatur, in welcher der Traum nicht lediglich präsentiert wird als eine unter mehreren typischen Figurationen eines mehr oder weniger folgenschweren Sich-Irrens, des Rätsels oder der Illusion etc. Wie die romantische Philosophie macht sich vielmehr die romantische Literatur die Form des Traums zu eigen und konfrontiert den Traum nicht nur den Ansichten oder Meinungen des Lesers, der sozusagen auf Abstand bleiben kann, sondern er bringt den Traum mit der individuellen Wirklichkeitserfahrung des Lesers sozusagen in Konflikt oder in Spannung. Viertens, wie die Philosophie verkörpert auch die Literatur der Romantik nicht nur eine Infragestellung der Wirklichkeit, also ist nur ein Modus des Negativen, sondern sie praktiziert und entwirft auch, könnte man sagen, eine neue Art von Positionierung, die auf diese Schwelle hin abzielt. Literarische Texte lösen die von ihnen selbst aufgerissene Problematik möglicher verborgener Abgründe in der Welt und in unserer Seele nämlich selbst gerade nicht mehr auf. Damit verkörpert die Kunst exemplarisch, dass es etwas geben kann, geben muss. Sie erinnern sich, Spuk war da an einer Stelle das Stichwort gewesen, für das die reale Grenze zwischen Traum und Realität leibhaftig nicht mehr gilt. An diesem Punkt kann man dann auch Fragen nach Subjektivität, Intersubjektivität und dergleichen einschalten. Fünftens und letztens, die Auswirkungen des romantischen Denkens und der romantischen Bewegung in Kunst und Literatur sind für die Folgezeit und für das ganze 19. Jahrhundert überaus prägend gewesen. Und zwar sowohl, was die romantischen Sujets anbetrifft, Natur, Rätsel und Geheimnis, Liebe, Tod, das Geschlechterverhältnis, neuer Anspruch der Kunst, als auch abstrakter eben, was das Wirklichkeitsverhältnis selber angeht. Das 19. Jahrhundert wird dadurch regelrecht mobilisierbar oder mobilisiert durch einen neuen Sinn fürs Untergründige, für die verborgenen, die latenten Seiten der sichtbaren und wissenschaftlich schon erschlossenen Welt. Man kann die idealistischen politischen Philosophien des 19. Jahrhunderts als romantisch bezeichnen. Es sind aber nicht zuletzt die verschiedenen Bereiche der Anthropologie und der Naturforschung, die jenes Interesse am Verborgenen und jenen neuen Traumsinn der Romantik sozusagen in sich aufbewahren und weiterverarbeiten. Gut, Dankeschön für die Geduld. Geht gerade noch.